Am 9. März fanden die Massenkundgebungen der Bezirke Süd- und Nordpyongan und Südfanghe und der Stadt Nampo zur Begrüßung des Appells der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon an die Werktätigen des ganzen Landes jeweils statt. Daran waren Funktionäre der regionalen Partei, Macht- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Werke, Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten, Hochschulen und weiteren, werktätige Jugendliche und Studenten beteiligt. Auf den Veranstaltungen wurde der Appell der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon an die Werktätigen des ganzen Landes verlesen und gab es Reden der Vertreter der Funktionäre, Arbeiter, Werktätigen der Landwirtschaft und Intellektuellen. Die Redner bekundeten dem Appell der Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon dazu unter dem Banner der selbstständigen Entwicklung zum Kongress der Maljima Schrittmacher voller Kraft voranzuschreiten, volle Unterstützung und Zustimmung. Sie riefen dazu auf, unter der Führung vom verehrten Marschall Kim Jong-un im Generalangriff des ganzen Volkes in diesem Jahr in allen Bereichen ununterbrochen erstaunliche Heldenmythen zu schaffen und dadurch den Kongress der Maljima Schrittmacher, der in die Geschichte des Aufbaus eines mächtigen sozialistischen Staates glänzend eingehen wird, mit stolzen Erfolgen zu krönen. Anschließend gab es Massendemonstrationen.